Erst danach hörte ich viele Menschen. Sie waren im Himmel. Sie riefen laut. Zweiter, sie sagten, Halleluja. Gott ist stark und herrlich. Er ist gerecht. Er hat eine böse Frau bestraft. Sie hat die Erde schlecht gemacht. Gott hat seine Diener gerecht. Dritter, sie sagten noch einmal, Halleluja. Der Rauch von der bösen Frau steigt für immer auf. Vierter, 24 Älteste und 4 Tiere fielen nieder. Sie beteten Gott an. Er sitzt auf dem Thron. Sie sagten, Amen, Halleluja. Fünfter, eine Stimme kam vom Thron. Sie sagte, lobet Gott. Alle seine Diener sollen ihn loben. Die Kleinen und die Großen. Sechster, ich hörte viele Menschen. Es war wie lautes Wasser. Es war wie starker Donner. Sie riefen laut. Siebter, sie sagten, Halleluja. Unser Gott ist jetzt König. Wir sollen uns freuen und ihn loben. Die Hochzeit vom Lamm ist da. Seine Braut ist fertig. Achter, die Braut bekam schöne, weiße Kleider. Diese Kleider sind die guten Taten der Menschen, die Gott lieben. Neunter, er sagte zu mir, schreibe, glücklich sind die, die zum Hochzeitsessen vom Lamm eingeladen sind. Er sagte auch, das sind Gottes wahre Worte. Zehnter, ich wollte ihn anbeten. Aber er sagte, nein, tu das nicht. Ich bin auch ein Diener, wie du. Bete nur Gott an. Elfter, ich sah den Himmel offen. Da war ein weißes Pferd. Der Reiter heißt treu und wahr. Er richtet und kämpft gerecht. Zwölfter, seine Augen waren wie Feuer. Auf seinem Kopf waren viele Kronen. Er hatte einen Namen, den nur er selbst kennt. Dreizehnter, er trug ein Gewand, das in Blut getaucht war. Sein Name ist das Wort Gottes. Vierzehnter, die Armeen im Himmel folgten ihm. Sie ritten auf weißen Pferden. Sie trugen weiße, reine Kleider. Fünfzehnter, aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Damit schlägt er die Völker. Er wird sie mit einem eisernen Stab regieren. Er tritt die Weinpresse von Gottes Zorn. Sechzehnter, auf seinem Gewand stand ein Name, König der Könige und Herr der Herren. Siebzehnter, ich sah einen Engel in der Sonne stehen. Er rief laut zu allen Vögeln im Himmel, kommt. Versammelt euch zum großen Essen Gottes. Achtzehnter, sie sollten Fleisch essen. Fleisch von Königen, von Anführern, von starken Männern. Fleisch von Pferden und Reitern. Fleisch von allen Menschen, von kleinen und großen. Neunzehnter, ich sah das Tier. Ich sah die Könige der Erde. Ihre Armeen waren zusammen. Sie wollten Krieg führen. Sie kämpften gegen den Reiter auf dem Pferd und seine Armee. Zwanzigster, das Tier wurde gefangen. Auch der falsche Prophet wurde gefangen. Er hatte Wunder gemacht. Damit hat er Menschen betrogen. Diese Menschen hatten das Zeichen des Tieres. Sie haben sein Bild angebetet. Das Tier und der Prophet wurden in einen See aus Feuer geworfen. Das Feuer brannte mit Schwefel. 21. Die anderen Menschen wurden getötet. Das Schwert kam aus dem Mund des Reiters. Alle Vögel aßen ihr Fleisch.